Kapitel 10. Meine Freisetzung von der Angst, Gott zu vertrauen. Seine ganze Predigt drehte sich um diesen Vers. Ich war sein Übersetzer und konnte mich kaum konzentrieren, denn ich wusste, dass Gott sehr deutlich zu mir sprach. Debbie saß in der Versammlung und ihr war klar, dass nur Gott so etwas arrangieren konnte. Im Verlauf der Predigt zitierte er diesen Vers immer und immer wieder. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte er diesen Vers mehr als 10 Mal. Es war, als würde er mich richtig anschreien. Jetzt denkst du wahrscheinlich, dass ich sofort nach dem Gottesdienst meinen Job gekündigt und alles hinter mir gelassen habe. Aber so war es nicht. Ich wollte Gott von ganzem Herzen dienen und Gemeinden gründen. Das wollte ich schon seit meinem 8. Lebensjahr, als Gott mich in den Dienst rief. Ich wollte nicht in meinem Job arbeiten. Ich wollte auch nicht reich werden. Meine Karriere bedeutete mir überhaupt nichts. Der Grund, warum ich nicht gleich aus meinem Job ausstieg, war nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass mir an der beruflichen Position gelegen gewesen wäre oder mich das viele Geld interessierte. Es lag einfach nur daran, dass mein Herz nicht in der Lage war, Gott vollständig für unsere Versorgung zu vertrauen. Ich konnte Gott für unsere einfachen Bedürfnisse vertrauen. Ich konnte ihm vertrauen, dass er uns materiell versorgen würde, wenn wir etwas brauchten. Aber alle finanzielle Unterstützung vollständig aufzugeben, absolut kein Einkommen mehr zu haben, niemanden um Hilfe zu bitten und zu glauben, dass nur Gott Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat übernatürlich unsere Rechnungen bezahlen und dafür sorgen würde, dass wir in unserem Haus wohnen bleiben und uns ernähren können, fiel meinem Herzen sehr schwer. Der Kampf war intensiv. Furcht ergriff mich und lähmte mich. Ich dachte dabei nicht mal an mich selbst, sondern an meine Frau und meine Kinder. War ich unverantwortlich? Würden meine Kinder hungrig ins Bett gehen müssen, so wie es mir sehr oft ergangen war, weil mein Vater seine gute Arbeitsstelle aufgegeben hatte, um Gott zu dienen? Ich hatte viele Fragen und war voller Ängste. Bitte versteh diese Geschichte nicht falsch. Ich ermutige hier niemanden, dass er aufhören soll zu arbeiten. Ich erzähle dir einfach nur ehrlich von meinem eigenen Ringen und meinem Sieg über meine Angst und den Geist der Armut, der so tief in meinem Denken verwurzelt war. Am Montagmorgen fuhr ich sehr früh zurück in die 2 Stunden von unserem Wohnort entfernte Stadt, in der ich die Weiterbildung für meinen neuen Job machte. Ich checkte im Hotel ein und ging zur Arbeit. Ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich sehnte den Abend herbei, um was Gutes zu essen und dann ins Hotel zu gehen. Schließlich zog ich mich ins Hotel zurück und versuchte etwas zu schlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Ich drehte und wendete mich im Bett. Gott war dabei, an meinem Herzen zu arbeiten. Er konfrontierte mich mit meinen Ängsten und bat mich, ihm zu vertrauen und alles aufzugeben, um Gemeinden zu bauen. Nach schlafenlosen Stunden stand ich schließlich auf. Mein Hotel lag in einem ruhigen, abgelegenen Gebiet einer kleinen Stadt. Ich habe mich nicht mal richtig angezogen, sondern habe einfach meine Sachen über den Schlafanzug gezogen und das Hotel verlassen. Gegen 1:30 Uhr morgens lief ich die Straße vor meinem Hotel auf und ab. Kein Mensch war zu sehen und kein Auto zu hören. Nur Gott und ich waren dort.